Der heiße Sand kühlt im Abendrot und die Musik klingt herüber. Sie tanzt allein auf dem Partyboot. Mein Gott, sie tanzt wie im Fieber. Und ein erster Blick von ihr springt mir mitten ins Herz. Und er soll mir sagen, komm doch zu mir. Folge dem Fieber dieser Nacht, folge dem Fieber. Erst wenn der neue Tag erwacht, dann endet die Nacht. Komm und tanz, tanz, tanz durch die Hitze der Nacht. Komm, tanz, tanz, tanz. Ich habe echt schon viel gesehen, aber vor dir knie ich nieder. Hab keine Lust zu widerstehen. Oh ja, ich schwimm zu dir rüber. Und dann werde ich tanzen. Ich werde tanzen mit dir. Und dann wirst du sagen, bleib doch bei mir. Folge dem Fieber dieser Nacht, folge dem Fieber.